Deutschlandfunk. Nachtradio. Herzlich willkommen zu einer neuen Soundcheck-Folge. Heute Nacht geht's noch bis 3 Uhr um den brasilianischen Komponisten, Multiinstrumentalisten, Sänger und Musikzauberer Hermeto Pascoal. Am Mikrofon ist Michael Frank. Ursula heißt diese Komposition von Hermeto Pascoal. Von den drei verschiedenen Teilen hat jeder hier eine andere Taktart und trotzdem wirkt das Ganze nicht verkopft, sondern beschwingt und leichtfüßig. Die beiden Sängerinnen, die die komplexen Melodien singen, heißen Betty Diao und Joanna Queiroz. Einen der Gesangsparts übernahm Hermeto Pascoal selber. Zu finden ist die Komposition Ursula auf dem Album Mundo Verde Esperanza, zu Deutsch Grüne Welt der Hoffnung. Das Album wurde im Dezember 2002 in Rio de Janeiro in den Studios der staatlichen Rundfunkanstalt MEC aufgenommen und dann vom CD-Label des Senders veröffentlicht. Das Album enthält 14 Kompositionen von Hermeto Pascoal. Jede trägt den Namen einer seiner 14 Enkelkinder. An der Platte beteiligt waren sozusagen Veteranen seiner Gruppe aus den 80er Jahren und neue junge musikalische Talente. Bassist Ichiberi Suaji hatte mittlerweile ein eigenes Großensemble gegründet, Ichiberi Orchestra Familia heißt es bezeichnenderweise, und einige Mitglieder dieses Orchesters sind auch auf dieser Platte von Hermeto Pascoal zu hören. Das Album war nach 10 Jahren Pause die erste Gelegenheit für Hermeto Pascoal, wieder mit seiner Gruppo aufzunehmen, und von regulären Plattenfirmen war Pascoal zu oft enttäuscht worden, erfreulicherweise sprang der brasilianische Staatsrundfunk in die Bresche. Auch die CD von der das nächste Stück kommt, erschien in der CD-Reihe des staatlichen Rundfunks. Das Album Oye Elelis, zu Deutsch Ich und Sie, wurde im Juli 1999 aufgenommen. Alle Instrumente hat Ermeto Pascual im Playback-Verfahren selber eingespielt. Camino del Sol heißt das Stück Weg der Sonne. Es ist Ermetos Papagei Floriano gewidmet. Zambu, cachimboleia, da pirombite, aurina. Jota, Dia Porengo, Vazole, Chipi, Trombe, Bizungo, Subina, Teba, Lozengue, Zapa, Xixongo, Peba, Mundo e Jatrovo, Melebra, Xenca, Urateiaba, Televitaque, Gozir, Opera, Mugu, Surebi, Jovete, Zango, Caximboleia, Dapirombite, Aurina, Jota, Dia Porengo, Vazole, Chipi, Trombe, Bizungo, Subina, Teba, Lozengue, Zapa, Xixongo, Peba, Mundo e Jatrovo, Melebra, Xenca, Urateiaba, Branqueira, Tobe, Lacreia, Druli, Fosse, Tebenca, Xegri, Beroba, Pupa, Eba, Tempi, Gregre, Grigrave. Lozengue, Zapa, Xixongo, Peba, Mule, Jatruvo, Melebra, Genca, Urateaba, Telebi, Traque, Cozir, Opera, Mufu, Surebi, Jovete, Zango, Caximboleia, Dafirombite, Aurina, Joca, Dia, Porengo, Vazole, Chipe, Trombe, Bizungo, Suvina, Teba, Lozengue, Zapa, Xixongo, Peba, Mule, Jatruvo, Melebra, Genca, Urateaba, Branqueira, Tobe, Lacreia, Druli, Fosse, Tebenca, Xagri, Beroba, Pupeba, Tenki, Grazia, Grigrogue. Das waren drei weitere Spielarten von Ermeto Pasquals Musikalität. Zuerst gab es eine Miniatur von seinem Soloalbum aus dem Jahr 1999. Camino de Sol heißt das Stück, gewidmet ist es seinem Papagei Floriano. Ermeto Pascual hat seine Kindheit in einer ländlichen Gegend von Nordostbrasilien verbracht und fühlt sich seither der umgebenden Natur sehr verbunden. Es wird überliefert, dass er sich seine erste Flöte selber schnitzte und dann mit den Vögeln zusammentrillierte. Tatsächlich hat Ermeto Pascual auch später immer wieder mit Tieren musiziert, nachzuhören auf diversen Platten und obendrein noch zu sehen in diversen YouTube-Clips. Die Klavierballade nach Camino de Sol trägt den Titel Marcia. Veröffentlicht wurde sie 1988 auf einem weiteren Soloalbum von Ermeto Pascual. Es heißt Por Diferentes Caminos, auf verschiedenen Wegen. Der Multiinstrumentalist Ermeto Pascual konzentriert sich hier auf das Klavier. Er interpretiert eigene Kompositionen und ein paar Evergreens von Komponistenkollegen wie Johnny Alf und Walter Santos. Der letzte Teil dieser Trilogie war das erste Lied der ersten Duo-CD, die Ermeto Pascual zusammen mit seiner jetzigen Frau Aline Morena aufnahm. Das Album heißt Cimarrão com Rapadura, zu Deutsch Mate-Tee mit Zuckerrohrsaft. Zu hören war das Lied Subinda Seba. Ermeto Pascual wurde am 22. Juni 1936 geboren, vor wenigen Wochen feierte er also seinen 75. Geburtstag. Er wuchs in Lagoa de Canoa auf, einem kleinen Ort im Nordosten Brasiliens. Ermeto Pascual entdeckte und entwickelte seine musikalischen Fähigkeiten autodidaktisch, ohne traditionellen Unterricht und das sehr früh. Radio und Elektrizität gab es nicht. Seine Aufmerksamkeit wurde schon früh von den Klängen der Natur und seiner Umgebung angezogen. Seine erste Flöte bastelte er sich selber, wie gesagt, und er tirillierte dann zusammen mit den Vögeln. Aus Metallteilen in der Schmiede seines Großvaters zauberte er Klänge wie Musik und im Alter von 7 bis 8 Jahren entdeckte er das Akkordeon seines Vaters. Wegen seines Albinismus konnte er nicht in der Sonne auf dem Feld arbeiten, also nutzte er die Zeit und übte stundenlang im Schatten eines Baumes Akkordeon. Mit 11 Jahren trat er schon zusammen mit seinem älteren Bruder bei Feiern und Hochzeiten auf. Als er 14 war, zog seine Familie in die Stadt Recife. 1950 war das. Im Trio mit seinem Bruder und dem angesehenen Akkordeonspieler Sivuca spielte er regelmäßig für den örtlichen Radiosender jahrelang. Später leitete er dort ein ganzes Orchester. Er war 18, als er seine erste Frau heiratete, Ilsa da Silva. Mit ihr war er 48 Jahre lang zusammen, bis zu ihrem Tod. Ermeto Pascual war Anfang 20, als er das Klavier für sich entdeckte. Thank you. Mit Anfang 20, also 1958 etwa, war Hermeto Pascoal von Recife nach Rio de Janeiro gezogen, wo er in diversen Ensembles Akkordeon spielte, aber er wurde auch als Pianist engagiert und spielte mit zwei Kapellen im Excelsior Hotel von Rio und in diversen Nachtclubs auch. Hermeto Pascoal ging 1961 dann nach Sao Paulo und trat auch dort in diversen Nachtclubs auf und in Sao Paulo gründete er auch seine erste Jazzband, Son Quattro hieß sie. Zu dieser Zeit begann Hermeto Pascoal auch damit, sich näher mit der Querflöte zu befassen. Eine LP ist von dieser Band überliefert, laut einer Internetquelle soll sie nach US-amerikanischem Mainstream-Jazz klingen. Sie erschien im Jahr 1964. Hermeto Pascoal war damals 28 Jahre alt. Im selben Jahr lernte er den 5 Jahre jüngeren Schlagzeuger und Perkussionisten Ayato Moreira kennen. Die beiden Musiktitel eben waren Aufnahmen mit Hermeto Pascoal und Ayato Moreira, und zwar aus den Jahren 1966 und 67. Los ging's mit einer Trio-Formation von Moreira und Pascoal. Zusammen mit dem Bassisten Umberto Kleiber wurden sie zum Sambrasa-Trio. Eine LP spielten sie zusammen ein, sie erschien 1966. Zu hören war daraus eine Komposition von Umberto Kleiber, Lamento Nortista. Kleiber spielte hier nicht nur Kontrabass, sondern auch die Mundharmonika. Das nächste musikalische Treffen von Moreira und Pascoal fand in der Band Quartetto Novo statt. Ursprünglich war das ein Trio gewesen, Moreira zusammen mit dem Gitarristen Eraldo Do Monte und mit dem Bassisten und Gitarristen Theo de Barros. Als Hermeto Pascoal dazu kam, wurde aus dem Trio Novo dann das Quartetto Novo. Das Quartett spielte 1967 ein Album ein, mit einer ganz eigenen und abwechslungsreichen Kombination von Jazz und Folklore aus dem Nordosten Brasiliens. Von der einzigen Platte der vier war gerade eine Co-Komposition von Hermeto Pascoal und dem Liedermacher Geraldo Vandré zu hören, Canto General. Quartetto Nuevo waren damals eben oft auch als Begleitband von Geraldo Vandré auf Tournee. 1968 verließen Ayato Moreira und seine Frau, die Sängerin Flora Purim, Brasilien, wie es heißt, aus politischen Gründen. Seit 1964 herrscht in Brasilien Militärdiktatur. Hermeto Pascoal blieb noch eine Weile. 1968-69 war er Teil eines 8-köpfigen Ensembles, das sich Brazilian Octopus nannte. Eine LP nahm sie damals auf. Sie heißt genauso wie die Band Brazilian Octopus. We'll be right back. Das waren zwei Tracks von dem Ensemble Brazilian Octopus aus dem Jahr 1969. Die 8 Bandmitglieder waren alles erfahrene Musiker, die allerdings aus den verschiedenen musikalischen Sphären Brasiliens kamen. Mit von der Partie waren unter anderem ein Bossa Nova-Pianist Cido Bianchi, der Jazz-Bassist Nilson da Mata und der Post-Tropicalia-Gitarrist Olmir Alemão Stocker. Und natürlich Hermeto Pascoal. Trotz der verschiedenen Schwerpunkte ihrer musikalischen Arbeit kannten sich alle Musiker aus den Clubs, die sie eh frequentierten. Laut einer Internetquelle müssen die finanziellen Umstände der Band relativ luxuriös gewesen sein. Alle bekamen einen Vertrag für ein Jahr inklusive einer bezahlten dreimonatigen Phase zum gemeinsamen Üben. Gesponsert wurde das Ganze von einem musikinteressierten Textilfabrikanten, der seine Modeschauen mit Live-Musik präsentieren wollte. Hermeto Pascoal wird in einem Blog zu Brazilian Octopus mit den folgenden Worten zitiert. Bei vielen Shows trat ich in einem Löwenkostüm auf. Die ganze Band trat in Tierkostümen auf und spielte in einem Käfig. Selbst wenn wir französische oder italienische Songs spielten, die zum Fabrikrepertoire gehörten, taten wir es mit Würde. Diese Arbeit beeinflusst viel von dem, was ich heute mache. Deshalb meine ich auch, dass Musik universell ist. Jeder ist von jedem beeinflusst. Soweit Hermeto Pascoal zu seiner Zeit mit Brazilian Octopus. Auf Einladung von Aerto Moreira und Flora Purim kam Hermeto Pascoal 1969-70 erstmalig in die USA. Moreira spielte inzwischen in der Band von Miles Davis und er machte Davis mit Pascoal bekannt und seither schätzte Davis seinen Kollegen aus Brasilien sehr. Miles Davis schlug ihm vor, gleich eine ganze Reihe seiner Kompositionen auf seinem nächsten Album zu veröffentlichen. Letztlich tauchten zwei davon 1971 auf dem Miles Davis-Album Live Evil auf. Die anderen wollte Hermeto Pascoal dann doch für seine erste eigene Platte reservieren. Die erschien dann 1972, aber vorher gab es noch andere Gelegenheiten, in den USA Musik zu machen, zum Beispiel mit dem Gitarristen, Sänger und Songschreiber Edu Lobo aus Brasilien. Yeah, Thank you. Um Ermeto Pascual geht's heute Nacht in dieser Soundcheck-Ausgabe vom Deutschlandfunk. Das war gerade Musik aus den Jahren 1970, 72 und 73. Die ersten beiden Aufnahmen entstanden in den USA. Zu hören war zuerst das Lied Casa Forte von einem Album des brasilianischen Sängers, Gitarristen und Liedermachers Edu Lobo. 1970 nahm er in Los Angeles das Album Cantiga de Longa auf. Mit dabei waren unter anderem Ayato Moreira Percussion und Ermeto Pascual Klavier und Flöte. Danach gab es einen Ausschnitt von Ermeto Pasquals erstem eigenen Album. Produziert wurde es von Ayato Moreira und Flora Purim. Versammelt ist auf der Platte eine wahre Big Band mit Ron Carter am Kontrabass, einer 14-köpfigen Streichersektion, 8 Holzbläsern und 6 Blechbläsern. Das brillante Album erschien erstmalig 1972. Damals hieß es Ermeto. In Wiederveröffentlichungen bekam es später schon mal den Titel Brazilian Adventure. Ein Stück von diesem Album war gerade in der Mitte dieser Ermeto-Trilogie zu hören, Alicate, und das bedeutet ganz prosaisch Zange. Die Gesangsstimme, die hier als Teil der orchestralen Klangfarben zu hören war, ist die von Flora Purim. Zu Ende ging diese Ermeto-Trilogie mit einem Stück von Ermeto Pasquals zweitem eigenen Album. Es war das erste eigene, das er in Brasilien produzierte. Es heißt A Musica Livre de Ermeto Pascual, zu Deutsch die freie Musik von Ermeto Pascual. Die Platte erschien 1973 und bot noch einmal eine Verschärfung der musikalischen Zutaten. Zarte brasilianische Songfragmente konnten unversehens umkippen in, sagen wir, Free Jazz-artige Passagen. Wegen eines Stückes dieser Platte wurde von der Militärregierung sogar ein Auftritt Ermetos bei einem Festival abgesagt. Als Background-Chor war bei dem scheinbar subversiven Track eine ganze Herde von Tieren zu hören. Schweine, Gänse, Enten und so weiter. Dieses Stück ist natürlich ganz wunderbar. Zu hören war aber gerade ein anderer Track von der Platte The Free Music of Ermeto Pascual, die in der Tat freie Interpretation eines Liedes von Luis Gonzaga und Humberto Teixeira, das so etwas wie die inoffizielle Hymne des Nordostens Brasiliens geworden war. Asa Branca, zu Deutsch weißer Flügel. Thank you. Die erste Soundcheck-Stunde mit Musik von Ermeto Pascual und Co. geht so langsam zu Ende. Das war gerade Ermeto Pascual als Gastmusiker auf einem Album des Vibraphonisten und Marimbaphonspielers Cal Tjader. Zu hören war eine Co-Komposition der beiden, Mindoro, veröffentlicht auf dem Cal Tjader-Album Amazonas 1975. Der Pianist war hier Egberto Gismonti. Gleich gibt's hier vom Deutschlandfunk die 2 Uhr Nachrichten. Bis dahin aber noch eine Hommage von Ermeto Pascual an Miles Davis. In seiner Widmung nennt ihn Pascual einen Bruder des Klanges. Der Kontakt zwischen den beiden war seit Beginn der 70er Jahre nicht abgerissen. Kurz vor Miles Davis Tod 1991 hatten die beiden noch eine gemeinsame Platte geplant. Capellina e Lambranchas, Kapelle und Erinnerung von Ermeto Pascuals 99er Soloalbum Hoy e Elis. Do do do do do.